sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel im Juni beginnen wir mit dem Sudan, einem der Türsteher der EU. Danach schauen wir uns die Haushaltsstandards der EU an, am Beispiel Italiens. Dann haben wir zwei Texte zum Migrationspakt, der am 7. Juni im Bundestag verabschiedet wurde. Und abschließend betrachten wir die Energiewende. Unser erster Artikel zum Sudan erschien am 12. Juni bei German Foreign Policy, einer Internet-Homepage, die sich kritisch mit der deutschen Außenpolitik auseinandersetzt. Es geht um Bashir, den islamistischen Präsidenten, der wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Darfur durch die Janjaweed in Den Haag seit 2008 angeklagt werden sollte. Seitdem er für die EU sich mit an der Flüchtlingsabwehr beteiligt, wurde die Anklage in Den Haag zeitweilig eingestellt. So muss Bashir seit Dezember 2014 erstmal keine Strafverfolgung durch den Internationalen Strafgerichtshof fürchten. In dem Artikel geht es um die aktuelle Situation im Sudan, wo durch pazifistische Massenproteste der Bevölkerung das Militär Bashir im April diesen Jahres stürzte und was danach passierte. Die Türsteher der EU. Im Sudan werden schwere Vorwürfe gegen einen Kooperationspartner Berlins und der EU bei der Flüchtlingsabwehr laut. Wie Ärzte aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum berichten, sind Anfang vergangener Woche bei der blutigen Niederschlagung von Massenprotesten mehr als 100 Menschen umgebracht sowie mindestens 70 vergewaltigt worden. Als Haupttäter werden die Rapid Support Forces genannt, eine Miliz, die schon im Bürgerkrieg in Darfur schwerster Verbrechen beschuldigt wurden und die jetzt seit mehr als einer Woche in Khartoum plündern und morden. Seit dem Sturz des langjährigen Präsidenten Omar al-Bashir am 11. April gilt der Anführer als der eigentliche Machthaber im Sudan. Berlin und die EU haben bei ihrer Flüchtlingsabwehr eng nicht nur mit al-Bashir kooperiert, dessen Regime die Bevölkerung in einem monatelangen Kampf abschütteln konnte. Sie hatten sich zur Abschottung der Grenzen des Sudan auch in vollem Wissen um deren blutige Gewalt gegen Flüchtlinge auf die Rapid Support Forces gestützt, die nun in Khartoum morden. Mit Mordmilizen kooperieren sie auch in Libyen. Die Chancen der sudanesischen Protestbewegung, nicht nur das Militärregime abzuschütteln, sondern auch das Erstarken der Rapid Support Forces zu verhindern, wären von Anfang an deutlich besser gewesen, hätten nicht Berlin die EU-repressive Aktivitäten Khartoums jahrelang systematisch unterstützt, um Flüchtlinge aus Europa fernzuhalten. Den Rahmen dazu bildet bis heute der sogenannte Khartoum-Prozess, den die EU-Staaten, Norwegen und die Schweiz im November 2014 gemeinsam mit 11 afrikanischen Ländern von Tunesien bis Kenia gestartet haben, um die Fluchtrouten aus Afrika in die EU zu versperren. Einen zentralen Stellenwert nimmt dabei der Sudan ein. Über das Land führt der Weg aus wichtigen Fluchtländern wie Eritrea und Somalia in Richtung Mittelmeer. Bereits Anfang 2018 hatte die sudanesische Regierung unter Omar al-Bashir im Rahmen des Khartoum-Prozesses gut 200 Millionen Euro erhalten. Die Mittel kamen über Umwege auch den Repressionsapparaten des Sudan, zum Teil sogar dem Geheimdienst NIS, zugute. Die EU-Maßnahmen umfassten auch Training und Ausrüstung der sudanesischen Grenzpolizei. Dabei hat insbesondere die Bundesrepublik eng mit dem inzwischen gestürzten Präsidenten Omar al-Bashir kooperiert. So ist etwa die bundeseigene Entwicklungsagenturgesellschaft für internationale Zusammenarbeit im Rahmen des Khartoum-Prozesses schon seit 2016 im Sudan aktiv. Insbesondere beteiligt sie mit anderen Stellen aus der EU, darunter der British Council und das italienische Innenministerium, ein Programm mit der Bezeichnung Better Migration Management. Dafür stellen die EU 40 Millionen Euro und das deutsche Entwicklungsministerium 6 Millionen Euro bereit. Zwar behauptet die GIZ, also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehe stets der Schutz der Opfer von Menschenhandel, wie aus einer Selbstdarstellung des Better Migration Management Programms hervorgeht, arbeitet die Agentur allerdings unmittelbar den sudanesischen Repressionsbehörden zu. Demnach organisiert das Programm Schulungen, die etwa integriertes Grenzmanagement, Dokumentensicherheit, die Erkennung von Betrugsversuchen an der Grenze und die Ermittlung und Strafverfolgung von Menschenhändlern zum Gegenstand haben. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit beteuert dabei, sie sei in der Lage, zuverlässig sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellte Ausstattung nicht für sicherheitsbezogene und militärische Zwecke eingesetzt wird. Dabei dauert die recht enge Zusammenarbeit mit der Regierung al-Bashir bis mindestens Ende 2018 an. Sudanesische Medien berichteten im November nach einem Treffen des sudanesischen Außenministers el-Diadari Mohamed Ahmed mit seinem Amtskollegen Heiko Maas, der Berliner Minister habe dem Wunsch seines Landes Ausdruck verliehen, nicht nur die bilateralen Beziehungen zum Sudan zu stärken, sondern Khartoum auch in verschiedenen internationalen Foren zu unterstützen, insbesondere in der EU. Eine sudanesische Regimegegnerin bekräftigte im Dezember, als die Massenproteste im Sudan begannen, zwar werde Khartoum inzwischen durch einige westliche Staaten gefördert, der größte Unterstützer Sudans in den EU-Ländern sei allerdings, sowohl was die technische Zusammenarbeit angeht, als auch die finanzielle, Berlin. Dabei hat die Bundesregierung nie Einwände dagegen vorgebracht, dass Khartoum die praktische Durchführung der Maßnahmen zur Flüchtlingsabwehr in erheblichem Maße den Rapid Support Forces übertragen hat. Etwa Aufgaben in der Grenzabschottung, die sich der Sudan teils von der EU finanzieren lässt, obwohl nicht nur die überaus blutige Vergangenheit der Rapid Support Forces in Darfur bekannt ist, wo sie damals als Janjaweed bekannt einen massenmörderischen Krieg gegen die Aufständischen führten, sondern auch ihre brutalen aktuellen Praktiken, dass sie Flüchtlinge misshandeln und gefoltert haben, ist belegt. Aktuell werden erneut schwere Vorwürfe gegen die Rapid Support Forces laut. Die mehrere 10.000 schwer bewaffnete Männer starke Miliz hat es verstanden, sich die Wirren um den Sturz von Präsident Omar al-Bashir zunutze zu machen, der in den Führungsrängen des sudanesischen Militärs als nicht mehr zu halten galt und da am 11. April fallen gelassen wurde. Im Verlauf der folgenden Wochen ist es den Rapid Support Force Anführer Mohamed Hamadan Dagalo gelungen, nicht nur zur offiziellen Nummer 2 im seitdem herrschenden Militärrat, sondern de facto zur Nummer 1 aufzusteigen. Die Rapid Support Forces gelten derzeit als maßgebliche Kraft in Khartoum. Insbesondere gelten sie als treibende Kraft bei der mörderischen Auflösung von Protesten in der vergangenen Woche. Die breite Protestbewegung im Sudan hatte nach al-Bashirs Sturz ihre Demonstrationen und Blockaden fortgesetzt, um den Militärrat zu einer schrittweisen Demokratisierung des Landes zu veranlassen. Der Versuch ist am 3. Juni von den Rapid Support Forces zumindest vorläufig blutig beendet worden. Wie Ärzte aus Khartoum berichten, sind bei der mörderischen Auflösung der Blockade und bei anschließenden Angriffen auf Oppositionelle allein am 3. Juni mindestens 100 Menschen umgebracht, über 700 teilweise schwer verletzt, mehr als 70 vergewaltigt worden. Die genaue Anzahl ist nicht zu ermitteln, unter anderem, weil der sudanesische Militärrat die Kommunikationsverbindung im Land unterbrochen hat. Seit dem 3. Juni dauert die Gewaltorgie, für die hauptsächlich die Rapid Support Forces verantwortlich gemacht werden, an. Während Regimegegner zum Streik aufgerufen haben, wird von willkürlichen Erschießungen durch Rapid Support Forces Milizionären, von willkürlichen Inhaftierungen von Oppositionellen, Plünderungen und Vergewaltigungen berichtet. Über die Rapid Support Forces, Helfershelfer Berlins und der EU in der Abwehr von Flüchtlingen titelt eine führende deutsche Tageszeitung: Massenmörder an der Macht. Helfershelfer der EU-Flüchtlingsabwehr. Freilich ist es nichts Neues, dass die EU bei ihrer Flüchtlingsabwehr in Afrika mit Mörderbanden kooperiert. In Libyen lässt sie dortige Milizen, die als Küstenwache firmieren, Flüchtlinge in Lagern internieren, in denen gefoltert und gemordet wird. Zwei international bekannte Menschenrechtsanwälte haben deshalb kürzlich Anzeige gegen die EU beim Internationalen Strafgerichtshof erstattet. In unserem zweiten Artikel, ebenfalls von German Foreign Policy vom 7. Juni, geht es um das Defizitverfahren gegen Italien, also um die EU-Innenpolitik, so könnte man vielleicht sagen. Und dieser Artikel heißt Die doppelten Haushaltsstandards der EU. Im Kampf um die Einhaltung der deutschen Kürzungsdiktate kündigt die EU-Kommission eine Verschärfung ihres Vorgehens gegen Italien an. Aufgrund der hohen italienischen Staatsverschuldung befürworte man die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Rom, heißt es in Brüssel. Dem müssten nun nur noch die Finanzminister der Mitgliedstaaten zustimmen. Auf Rom käme womöglich ein milliardenschweres Bußgeld zu. Deutsche Medien befeuern die Debatte. Die italienische Regierung bringe mit ihrer Etat-Politik die ganze EU in Gefahr. Brüssel dürfe jetzt nicht nachgeben. Das Vorgehen der Union gegen Defizitsünder wie Italien korrespondiert mit ausbleibenden Aktionen gegen Überschusssünder, deren Exportwalze ökonomisch schwächere Staaten ins Minus stürzt. Offiziell stuft die Union nicht nur Defizite von über 3% des Bruttoinlandprodukts, sondern auch Überschüsse von mehr als 6% als stabilitätsgefährdend ein. Überschussverfahren drohen allerdings nicht. Einen erheblich stabilitätsgefährdenden Überschuss erzielt regelmäßig die Bundesrepublik. Vor dem Hintergrund zunehmender innenpolitischer Grabenkämpfe in der italienischen Regierungskoalition kündigt die EU-Kommission eine Verschärfung der haushaltspolitischen Auseinandersetzung mit Rom an. Aufgrund der hohen italienischen Staatsverschuldung, die Ende 2018 rund 132% des italienischen Bruttoinlandsprodukts betrug, halte die Kommission die Einleitung eines Defizitsverfahrens für gerechtfertigt, wird berichtet. Dies geschehe ausgerechnet mitten in einer Regierungskrise in Rom. Die EU-Kommission sei der Ansicht, heißt es weiter, Italien habe keine ausreichenden Maßnahmen zur Reduzierung seines Defizits eingeleitet. Dem von Brüssel angeregten Verfahren, das den klammen italienischen Haushalt mit einer milliardenschweren Geldbuße noch mehr belasten könnte, müssen noch die EU-Finanzminister zustimmen. Die Mitgliedstaaten haben nun 2 Wochen Zeit, Brüssels Einschätzung zu prüfen und gegebenenfalls das Defizitverfahren weiter zu verfolgen. Das theoretisch mögliche Bußgeld kann eine Höhe von 0,2% des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das entspräche im Fall Italiens mehr als 4 Milliarden Euro. Brüssel und Berlin nehmen mit ihrer Kritik vor allem Steuererleichterungen im Umfang von rund 30 Milliarden Euro aufs Korn, die der stellvertretende Regierungschef Matteo Salvini umsetzen will, sowie die Rücknahme einer Mehrwertsteuererhöhung, die mit 23 Milliarden Euro zu Buche schlagen würde. Daraus entstünde eine Haushaltslücke, die Beobachter auf mehr als 5% des Bruttoinlandsprodukts beziffern, sodass Italien nicht nur wegen seiner gewaltigen Staatsschulden, sondern auch wegen seiner hohen Neuverschuldung gegen den EU-Stabilitätspakt verstieße. die Brüsseler Entscheidung, nun den schon lange währenden haushaltspolitischen Streit mit Rom zu eskalieren, stößt in der deutschen Öffentlichkeit überwiegend auf Zustimmung. Staatsnahe Medien bezeichnen das drohende Defizitverfahren als einen Akt der Notwehr, da Rom mit seiner Etatpolitik nicht nur Italien, sondern die ganze EU in Gefahr bringe. Lega-Chef Salvini setze auf Erpressung. Da Italien zu den Großen in der EU zähle, kalkuliere er damit, dass ein italienischer Staatsbankrott den Euro insgesamt in Lebensgefahr brächte. Folglich glaube er, die EU am Nasenring vorführen zu können. Mit irrwitzigen Versprechungen von niedrigen Steuern und gleichzeitig höheren Sozialleistungen kauft er sich Stimmen. Brüssel dürfe ihm nicht nachgeben. In Rom beteuerte der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte, Italien gedenke, die Schuldenregeln der EU einzuhalten. Ich werde bis zum Schluss die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um ein Verfahren abzuwenden, das dem Land sicherlich nicht gut tut. Conte verfügt freilich über keine reale Machtbasis, da er von der Regierungskoalition in Rom als unabhängiger Experte und als Aushängeschild eingesetzt wurde, während die Parteichefs der rassistischen Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung als stellvertretende Regierungschefs permanent um Machtpositionen ringen. Lega-Politiker konterkarierten denn auch die Deeskalationsbemühungen ihres Ministerpräsidenten umgehend, indem sie ihre harte Haltung bekräftigten. Unsere Wirtschaft stagniert bereits. Wenn wir Ausgaben senken oder Steuern erhöhen, dann werden wir definitiv eine Rezession bekommen. Ist es das, was die Kommission will? Wird der Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Abgeordnetenhaus, Claudio Borghi, Lega, zitiert. Conte hat kürzlich gar mit seinem Rücktritt gedroht, sollten seine Stellvertreter sich nicht zu ihrer Verantwortung als Vize-Regierungschefs bekennen. Insbesondere Lega-Chef Salvini, dessen Partei bei der EU-Wahl zur stärksten Kraft im Lande wurde, tendiere dazu, sich in die Wirtschafts-, Finanz- und Außenpolitik einzumischen, kommentierten deutsche Beobachter. Unterdessen erklärt EU-Finanzkommissar Valdis Dombrovskis, man sei in Brüssel über Detaildebatten längst hinaus. Alle wirtschaftlichen Hauptindikatoren Italiens befänden sich im roten Bereich. Die Sache sei nicht nur eine italienische Angelegenheit. Was in einem Staat der Eurozone passiert, betrifft auch die anderen. Diese Haltung wiederum spielt der italienischen Rechten in die Hände. Sie kann die, maßgeblich durch Berliner Vorgaben im Verlauf der Eurokrise geformte Austeritätspolitik nutzen, um ihre Stellung mit einer nationalistischen Mobilisierung gegen die EU weiter auszubauen. Tatsächlich legt Brüssel im Falle eines anderen, ebenfalls schwerwiegenden Ungleichgewichts in der EU andere Maßstäbe an. Tatsächlich legt Brüssel im Falle eines anderen, ebenfalls schwerwiegenden Ungleichgewichts in der EU andere Maßstäbe an. So wären die enormen Handelsüberschüsse Deutschlands, die zur Defizitbildung in Importländern wie Italien führen, gleichermaßen als Stabilitätsgefährden für die Eurozone angesehen. Der deutsche Handelsüberschuss stieg von rund 65 Milliarden Euro im Jahr der Einführung der EU-Währung 1999 über 105 Milliarden am Vorabend der Weltwirtschaftskrise 2007 auf einen vorläufigen Spitzenwert von 248 Milliarden im Jahr 2016, um hiernach leicht zu sinken auf immer noch 227 Milliarden im Jahr 2018. Alljährlich mahnt Brüssel die Bundesregierung offiziell, den extremen Leistungsbilanzüberschuss abzubauen, der Defizite im Ausland verursacht, so etwa 2015, als der Überschuss 8,7% des deutschen Bruttoinlandsprodukts erreichte und deutsche Medien bereits von einer Brüsseler Tradition solcher Mahnungen schrieben, die freilich völlig folgenlos bleibe. Deutschland kann stolz auf seine industrielle Stärke und seine Exporte sein, erklärte der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel nach der erneuten Verwarnungsrunde. 2016 betrug der deutsche Überschuss 8,5%, was im vierten Folgejahr weit jenseits der in der EU gültigen Obergrenze von 6% lag. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici forderte damals, die Bundesregierung muss mehr tun, um Ungleichgewichte zu bekämpfen. Deutschland muss mehr öffentlich investieren und die Binnennachfrage ankurbeln. Deutschland hat schon einiges getan, aber noch nicht genug. In den beiden nächsten Jahren fiel der deutsche Schuldenexport etwas geringer aus. Doch blieb er immer noch weit oberhalb der EU-Vorgaben. 2017 waren es 7,9%, 2018 7,4%. Anders als im Haushaltsstreit mit Italien wird es bezüglich des deutschen Überschusses auch weiterhin bei folgenlosen Mahnungen aus Brüssel bleiben. Die Einleitung eines Verfahrens gegen Berlin ist nicht möglich. Der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Einführung von Schritten gegen Überschusssünder verhindert, die dem Defizitverfahren gegen Defizitsünder entsprächen. Die aktuellen Regelungen zur Einleitung von Verfahren gegen Staaten mit zu hohem Defizit wurde erst nach Ausbruch der Eurokrise auf Druck Berlins durchgesetzt. Bestraft werden in der EU seitdem die Defizitländer, nicht aber diejenigen, die diese mit ihrer Exportwalze ins Minus stürzen. Es verwundert folglich nicht, dass Europapolitiker aus Frankreich und Italien die Bundesrepublik inzwischen offen dafür kritisieren, die Reform der EU zu verzögern. Deren Strukturen kommen der deutschen Interessenlage zugute. Die Eurozone benötige eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, die Ungleichgewichte verringert, klagten zuletzt etwa Sabine Tillaye, Vorsitzende des Europaausschusses der französischen Nationalversammlung, sowie Sandro Gozzi, Vorsitzender der Europa-Union, gegenüber deutschen Medien. Die Bundesregierung mache sich kaum Gedanken, wie EU-Ländern zu helfen wäre, die strukturelle Nachteile durch die Einführung des Euro erlitten hätten. In diesem Zusammenhang verwiesen die Autoren auf eine Untersuchung des Zentrum für europäische Politik in Freiburg, der zufolge Deutschland der ökonomische Hauptgewinner der Eurozone ist, während Frankreich und Italien zu den größten Verlierern der Einheitswährung zählen. Wir kommen jetzt zur Innenpolitik der BRD und zwar zum Migrationspaket. Dieses wurde am letzten Freitag verabschiedet und hierzu hört ihr zwei Artikel. Einmal von Telepolis vom 8. Juni und Telepolis ist ein Internetportal für Netzkultur. Da wird dargestellt, welche Gesetze alle in diesem Paket waren. Und dann hört ihr einen Newsletter, der einen Tag vor der Verabschiedung im Bundestag verschickt wurde. Hier wird dargestellt, wie die Große Koalition versuchte, den Bundestag dazu zu bewegen, dieses Migrationspaket zu verabschieden. Und er wurde veröffentlicht beim Flüchtlingsrat Berlin. Worum geht es im Migrationspakt? 8 Gesetze und jede Menge Kritik. Am Freitag hat der Bundestag zahlreiche neue asyl- und migrationspolitische Regelungen beschlossen. Ein Überblick. Gleich zweimal sorgt Horst Seehofer am Freitag für Aufregung. Erst verbreitete die ARD-Sendung Bericht aus Berlin bei Twitter ein Video, in dem der Bundesheimatminister völlig ungeniert seinen Trick zum Durchbringen von umstrittenen Gesetzen zum Besten gab. Diese müsse man kompliziert machen, dann fällt es nicht so auf, sagte der Minister. Wenige Stunden später standen dann im Bundestag tatsächlich mehrere umstrittene Gesetze zur Abstimmung, die nicht nur wegen ihres Inhalts, sondern auch dafür kritisiert wurden, dass selbst Sachverständige kaum Zeit gehabt hätten, sich eingehend mit ihnen zu befassen. In diesem Sinne folgt hier eine leicht verständliche Übersicht über Inhalt und Kritik der Gesetze des Migrationspaktes, über die Seehofer und andere Politiker der Koalition am Freitag abstimmen ließen. Das geordnete Rückkehrgesetz. Mit dem von Kritikern auch als Hau-ab-Gesetz bezeichneten zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht will Horst Seehofer erreichen, dass zur Ausreise verpflichtete Ausländer schneller als bisher die Bundesrepublik verlassen. In vielen Fällen geschieht das bisher nicht, weil zum Beispiel notwendige Papiere fehlen. Das Gesetz sieht weitreichende Einschränkungen für Asylsuchende vor. nach dem Willen der CDU, CSU, SPD-Regierung sollen alle Asylsuchenden bis zum Abschluss ihres Asylverfahrens in Erstaufnahmeunterkünften untergebracht werden. Die Höchstdauer beträgt hierfür 18 Monate, kann aber zum Beispiel im Fall fehlender Mitwirkung bei der Beschaffung von Reisedokumenten verlängert werden. Ausländerbehörden sollen Ausreisepflichtige auch ohne richterlichen Beschluss festnehmen können. Leistungen für Asylsuchende sollen gestrichen werden, die bereits in einem anderen EU-Land anerkannt wurden. Geduldete sollen, die nicht ausreichend bei der Beschaffung von Dokumenten mitwirken oder deren Identität nicht geklärt ist, nur noch eine Art Duldung Leid erhalten. Dies hätte unter anderem zur Folge, dass sie ihren Wohnort nicht mehr frei wählen und nicht arbeiten dürfen. Anders als bei einer normalen Duldung haben Personen auch nicht mehr die Chance, nach 8 Jahren ein Bleiberecht zu bekommen. Das Gesetz sieht auch eine Ausweitung der Abschiebehaft vor. So sollen Ausreisepflichtige bis zu 10 Tage in Ausreisegewahrsam genommen werden können. So sollen Ausreisepflichtige, die Terminen zur Identitätsfeststellung nicht nachkommen, bis zu 2 Wochen inhaftiert werden können. Dazu soll eine neue Haftform eingeführt werden, die Mitwirkungshaft. So sollen Ausreisepflichtige in normalen Gefängnissen untergebracht werden. So sollen Abschiebetermine als Dienstgeheimnis behandelt werden. Mitarbeiter von Behörden, die Informationen über geplante Abschiebungen weitergeben, machen sich dann strafbar. Das Vorhaben stößt auf massive Kritik bei Grünen und Linken sowie bei zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteuren. In einem offenen Brief haben 22 Organisationen, darunter Amnesty International, das Deutsche Kinderhilfswerk und der AWO-Bundesverband, die Bundestagsabgeordneten aufgefordert, den geplanten Verschärfungen nicht zuzustimmen. Das Gesetz würde viele Flüchtlinge dauerhaft von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgrenzen, sie unverhältnismäßigen Sanktionen und einer uferlosen Ausweitung der Haftgründe aussetzen, schreiben die Unterzeichner des Briefes. Mehrere Bundesländer haben außerdem angekündigt, die Pläne der Bundesregierung für die Unterbringung von Ausreisepflichtigen in normalen Gefängnissen nicht umsetzen zu wollen. Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Befürworter der Verschärfung verweisen hingegen darauf, dass im Gegenzug die Bedingungen für sich legal im Land befindliche Ausländer verbessern würden. Dabei stehen vor allem die Arbeitsbedingungen im Fokus. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sieht unter anderem vor, dass Menschen dann in Deutschland arbeiten dürfen, wenn sie über einen Arbeitsvertrag und einen Nachweis der nötigen beruflichen Qualifikation verfügen. Bisher galt dies nur für bestimmte Berufe, die von den Agenturen für Arbeit festgelegt wurden. Dass qualifizierte Fachkräfte für ein halbes Jahr nach Deutschland einreisen dürfen, um sich hier einen Job zu suchen. Die Vorrangprüfung soll abgeschafft werden. Diese sieht bisher vor, Stellen bevorzugt mit deutschen Bewerbern zu besetzen. In Deutschland arbeitende Fachkräfte sollen schneller die Möglichkeit bekommen, einen unbefristeten Aufenthaltstitel zu erlangen. Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Auch das von Arbeitsminister Hubertus Heil, SPD, eingebrachte Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz sieht Erleichterungen für Migranten vor, die sich in Beruf oder Ausbildung befinden. Asylsuchende, die sich arbeitssuchend melden, sollen unabhängig von ihrer Bleibeperspektive an Integrationskursen teilnehmen können. Arbeitssuchende Geduldete sollen nach 6 Monaten an zusätzlichen Deutschkursen teilnehmen können. Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Ebenfalls aus dem Haus des Bundesarbeitsministers stammen Pläne zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das Gesetz sieht unter anderem Kürzungen für Asylsuchende vor, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Im Gegenzug sollen Leistungen für Asylsuchende verbessert werden, die sich in einer Ausbildung befinden. Außerdem sollen Leistungen den seit 2015 gestiegenen Nebenhaltungskosten angepasst werden. Bei Flüchtlingsorganisationen stoßen die Pläne auf wenig Gegenliebe. ProAsyl schreibt, die Erhöhung der Leistung wird im März aufgewogen durch a. eine Kürzung der Regelsätze für bestimmte Gruppen und b. noch weitergehenden Sachleistungen und eine Neuregelung zulasten von Asylberechtigten. Entfristung des Integrationsgesetzes. Auch für das vor 3 Jahren eingeführte Integrationsgesetz soll es Änderungen geben. Dieses hatte im Jahr 2016 die erst 2 Jahre zuvor abgeschaffte Residenzpflicht vorübergehend wieder eingeführt. Mit dieser Befristung soll nun Schluss sein. Flüchtlinge sollen dauerhaft wieder nach einem Verteilungsschlüssel den Bundesländern zugewiesen werden. Die Länder wiederum können Flüchtlinge zum Wohnen in einer bestimmten Stadt verpflichten. Kritik gibt es hier nicht nur am Inhalt, sondern auch am parlamentarischen Vorgehen der Koalition. FDP, Linke und Grüne kritisieren, dass aufgrund der kurzfristigen Einbringung eine gründliche Befassung durch Sachverständige nicht mehr möglich gewesen sei. Datenaustausch-Verbesserungsgesetz. Umstritten ist auch das zweite Datenaustausch-Verbesserungsgesetz. Dieses soll vor allem Umfang und Zugriffsmöglichkeiten des Ausländerzentralregisters erweitern. Vorgesehen ist unter anderem Jugendämtern und verschiedenen weiteren Behörden einen automatischen Zugriff auf das Ausländerzentralregister zu verschaffen. Mehr Daten in das Ausländerzentralregister, wie zum Beispiel Angaben zum Asylverfahren, aufzunehmen. Auch von unbegleiteten Minderjährigen, die jünger sind als 14 Jahren, Fingerabdrücke zu nehmen. Scharfe Kritik gibt es unter anderem vom Bundesbeauftragten für Datenschutz Ulrich Kälber. Er wertet den Gesetzentwurf als Beispiel für den atemlosen Wettbewerb um immer neue Sicherheitsgesetze, immer neue Befugnisse, immer höhere Strafen. Staatsangehörigkeitsgesetz. Voraussichtlich Ende Juni will die Große Koalition außerdem das Staatsangehörigkeitsgesetz beschließen. Dieses sieht vor, dass Menschen mit zwei Pässen die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren können, wenn sie sich im Ausland an Kampfhandlungen terroristischer Organisationen wie dem Islamischen Staat beteiligen. Eine rückwirkende Bestrafung ist allerdings ausgeschlossen, weshalb aktuelle oder vergangene deutsche IS-Kämpfer nicht betroffen sind. Kritiker bewerten das Gesetz deshalb als weitgehend wirkungslos. Juni 2019. Neues aus dem Bundestag. Hau ab, hau ruck. Migrationspaket ruckzuck. Newsletter von Thomas Hohlfeld, Linksfraktion im Bundestag, vom 6.06.2016. Liebe Interessierte, jetzt drehen Sie völlig durch. Migrationspaket, das klingt natürlich toll, nach Tatkraft, jetzt wird geliefert und so weiter. Aber dass dieses Paket 7 Gesetze enthält, die alle noch im Bundestag debattiert und verabschiedet werden müssen, und dass nicht einmal die Große Koalition über so viele Aufsetzungsplätze für die Tagesordnung des Bundestages verfügt, ist den koalitionären Paketboten wohl erst spät aufgefallen. Die Lösung? Nun, zuerst wollen CDU, CSU und SPD 2 der 7 Gesetze einfach ohne Debatte verabschieden. Ja, ohne Debatte. Es ist doch schließlich schon genug geredet worden. Das ginge nun leider nicht, weil die Opposition widersprach. Und deshalb will man jetzt die beiden Gesetze, das zweite Datenaustauschverbesserungsgesetz und das Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes, einfach zum zweiten Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht, auch ab 2, mit dazu packen und alle drei Gesetze auf einmal debattieren und beschließen. Nur eine Stunde Debattezeit. Schon der Anhörungsmarathon vom Montag sollte dafür sorgen, dass über die einzelnen Aspekte, Probleme und Grundrechtseinschränkungen der zahlreichen Gesetzesänderungen nicht mehr sinnvoll gesprochen werden kann. Und denselben Zweck erfüllt nun auch die gedrängte Debatte zu drei unterschiedlichen Gesetzen. Denn eine Stunde Debattierzeit war schon für das Hau-ab-Gesetz allein zu knapp bemessen. So viele Schweinereien und ganz unterschiedliche Regelungen enthält es. Was lässt sich in nur 6 Minuten Redezeit für eine Oppositionsfraktion sagen? Es geht bei den beiden neu hinzugelegten Gesetzen auch nicht etwa um Lappalien. Mit dem zweiten Datenaustauschverbesserungsgesetz erhalten zahlreiche Behörden einen automatisierten und nahezu unbeschränkten Zugang zum Ausländerzentralregister und damit auf höchst sensible Informationen ohne wirksame Kontroll- und Schutzmechanismen. Es droht somit nicht weniger als der gläserne Ausländer. In der Sachverständigenanhörung zu diesem Gesetz am 13. Mai gab es geballte Kritik unter anderem des Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber, SPD. Das Gesetz sei nicht einmal ansatzweise mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, des Europäischen Gerichtshofes und der EU-Datenschutzverordnung vereinbar, erklärte der Datenschützer Thilo Weichert. Und nicht einmal der geladene Vertreter einer Ausländerbehörde konnte den Neuerungen etwas grundlegend Positives abgewinnen. Beim Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes verhält es sich ähnlich. Wer die Sachverständigenanhörung vom Montag verfolgt hat, aber da waren die Koalitionsparteien gerade mit was anderem beschäftigt, weiß. Die Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge, die nun ohne vorherige Evaluation unbefristet verlängert werden sollen, sind integrationshemmend und damit offenkundig rechtswidrig, denn die Einschränkung der Freizügigkeit anerkannter Flüchtlinge ist nach internationalem und EU-Recht nur ganz ausnahmsweise zulässig, nämlich wenn sie der Integration der Betroffenen dienen. Dies wurde von der Bundesregierung zwar behauptet, aber internationale Studien und die von Herrn Prof. Dr. Brücker am Montag vorgetragenen ersten empirischen Daten hierzu, die von den Verbänden geschilderten integrationshindernden Auswirkungen der Auflage in der Praxis, etwa hinsichtlich der Arbeits- und Wohnungssuche, belegen das Gegenteil. Sagte ich 7 Sätze, nicht 8. Ja, die Koalition hatte übersehen, dass es zu den geplanten Änderungen zum Staatsangehörigkeitsgesetz noch keine Sachverständigenanhörung gegeben hat. Die Oppositionsfraktionen auf Antrag der Linken aber gestern im Innenausschuss beschlossen haben. Nun, Sachverständigenanhörungen sind für die Koalition ohnehin nur eine lästige Pflicht, der sie sich am Montag, den 25. Juni, in der bekannten Weise entledigen wird. Zur Pflichtübung gehörte auch die gestrige Beratung der Gesetze im Innenausschuss. In 3 Minuten Redezeit für jede Fraktion zu jedem Gesetz war die Vorgabe. Ansonsten hätte es eine Sondersitzung des Innenausschusses am gestrigen Tag gegeben, um alle Gesetze für die Abstimmung am Freitag zeitgerecht einpacken zu können. Zur Beratung im Innenausschuss nur so viel. Der zuständige Staatssekretär des Innern behauptete allen Ernstes, das Hauabgesetz sehe nur Kürzungen und keine Leistungseinstellungen vor. Er verwahrte sich mit Nachdruck gegen die Wortwahl. Wir würden Personen aushungern. Damit würden Grenzen überschritten. Merke, nicht die Aushungerung von Menschen ist demnach der Skandal, sondern dass dies so klar benannt wird. Und befragt danach, warum der Gesetzentwurf zur geplanten Leistungseinstellung keinerlei Auseinandersetzung mit der dem entgegenstehenden klaren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts enthalte, antwortet der Staatssekretär, das Urteil sei ja schon im Jahr 2012 ergangen und damit noch vor der Asylkrise 2015, sprich die Haltbarkeit des Grundsatzurteils des Bundesverfassungsgerichtes ist in den Augen der Bundesregierung schon abgelaufen, jedenfalls nicht mehr der Beachtung wert. Und in dieser Art hat das auch schon Ex-Bundesinnenminister de Maizière im Bundestag vor Jahren unverhohlen erklärt. Außerdem gehe es, so der Staatssekretär, jetzt um eine ganz andere Personengruppe als damals. Dass das Bundesverfassungsgericht ein Menschenrecht auf Sicherung des menschenwürdigen Existenzminimums statuierte, das die Menschenwürdegarantie nicht auf bestimmte Personengruppen reduziert, war ihm nicht präsent. Menschenwürde, pah, das ist was für hochtrabende Feiertagsreden zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes, aber nicht für den Umgang mit Geflüchteten. Zur Kritik an der mit dem Änderungsantrag der Koalition geplanten, nur vermeintlich unabhängigen Asylverfahrensberatung durch das BAMF und die Wohlfahrtsverbände, aber auf deren Kosten, hieß es, das BAMF sei doch eine vollkommen unabhängige Institution und die Neuregelung zur Nichtberücksichtigung von Stellungnahmen psychologischer Psychotherapeutinnen bei der Feststellung von Abschiebehindernissen sei gar nichts Neues. Das gelte ja schon seit längerem, was allenfalls halb wahr ist, aber nichts besser macht. Nun denn, morgen folgt also der letzte Akt des Dramas im Bundestags. Jetzige vorläufige Planung. Zum unverschämten, unparlamentarischen Verfahren wird es ab 9 Uhr zunächst eine Geschäftsordnungsdebatte geben. Ab 9.30 Uhr dann die Debatte zum Hau-Ab-2-Gesetz, zum Datenaustausch-Verbesserungsgesetz und zum Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes. Das Hau-Ab-Gesetz wird namentlich abgestimmt werden. Wetten auf das Abstimmungsverhalten der SPD-Abgeordneten werden noch angenommen. Ab ca. 12 Uhr folgt die Debatte zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, namentliche Abstimmung, zum Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung und zu zahlreichen Alternativvorschlägen und Initiativen der Oppositionsfraktionen. Ab ca. 14.40 Uhr folgt die Debatte zum Asylbewerberleistungsgesetz, namentliche Abstimmung und zum Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz. Der Zeitplan könnte sich allerdings noch deutlich verschieben. Vom Migrationspaket und der Abschottungs- und Abschiebepolitik der Bundesregierung kommen wir zur Energiepolitik mit der Klimawochenshow von Telepolis und der Artikel heißt Energiewende muss wieder Fahrt aufnehmen. Die Energie- und Klimawochenshow, ein Fortschrittsbericht mit wenig Fortschritten. Die Diskussion um eine CO2-Steuer, Plastikmüll und schwimmende Power-to-Gas-Anlagen. Auch wenn der zweite Fortschrittsbericht zur Energiewende des Bundeswirtschaftsministeriums zunächst Positives herausstellt, ist er mehr oder minder ein Eingeständnis gravierender Defizite in der Klimapolitik. Positiv schlägt zu Buche. Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch betrug im Jahr 2017 36%. Im Jahr 2018 ist ein weiterer Aufwärtstrend zu verzeichnen. Zugleich führt der auf Grundlage des EEG 2017 vollzogene Paradigmenwechsel hin zu wettbewerblich ermittelten Fördersätzen zu einem deutlich kosteneffizienteren Ausbau der erneuerbaren Energien, heißt es in dem Bericht. Auch das von der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung unterbreitete Ziel für einen Kohleausstieg bis 2038 wird positiv hervorgehoben. Dann beginnt aber schon die Liste der Verfehlungen, etwa des Energieeffizienzziels von 20% Energieeinsparung bis zum Jahr 2020 oder der anvisierten Energieeinsparungen im Gebäudesektor. Im Verkehrssektor sieht es noch schlechter aus. Der Endenergieverbrauch im Verkehr entwickelte sich mit einem Anstieg um 2,4% gegenüber dem Vorjahr und um 6,5% gegenüber dem Jahr 2005 weiterhin gegenläufig zu den Zielen des Energiekonzepts. Es ist davon auszugehen, dass das 2020-Ziel -10% unter den bisherigen Rahmenbedingungen erst nach 2030 erreicht werden kann. Erhebliche weitere Anstrengungen sind erforderlich, um so schnell wie möglich eine Trendumkehr einzuleiten. In puncto zukünftige Lösungen wird insbesondere der im März vorgelegte Zwischenbericht der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität erwähnt. Wir erinnern uns, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hatte sich im Januar vorab und ohne wissenschaftliche Argumente gegen einen Vorschlag der Verkehrsexperten gestellt, ein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen einzuführen. Auf Seite 5 des Fortschrittsberichts findet sich dann das Eingeständnis des klimapolitischen Totalversagens, und zwar in einem positiv formulierten Satz. Die Treibhausgasemissionen sind im Jahr 2017 leicht und nach erster Schätzung 2018 deutlich zurückgegangen. Gegenüber 1990 sind sie 2017 insgesamt um 27,5% gesunken. Sprich, bis Ende 2017 fehlten 12,5%, um das Ziel einer Emissionsreduktion um 40% bis 2020 zu erreichen. Auch hier wird auf die Arbeit der Strukturwandelkommission verwiesen, die Vorschläge erarbeiten sollte, um die Lücke zur Erreichung des Klimaziels für 2020 so weit wie möglich zu reduzieren. Innerhalb eines Jahres sind da jedoch kaum Wunder zu erwarten. Beim Ausbau der erneuerbaren Stromproduktion sei das Ziel für 2020 knapp erreicht. Um einen Anteil erneuerbaren Stroms von 65% bis 2030 zu erreichen, werden eine Reihe notwendiger Maßnahmen benannt. Dazu zählen die Ausweisung weiterer Flächen für den Ausbau der Windenergie an Land und ein zügiger Netzausbau. Außerdem sei eine verstärkte Sektorkopplung zwischen Strom, Wärme und Verkehr erforderlich. Tatsächlich ist es so, dass der Ausbau der Windenergie an Land derzeit stagniert, wie der Brancheninformationsdienst EWR berichtet. In den ersten 5 Monaten des Jahres 2019 seien Windenergieanlagen an Land mit einer Kapazität von etwa 194 Megawatt neu in Betrieb gegangen. Im Jahr 2018 lag der Bruttozubau der Windenergie an Land 2402 Megawatt und fiel damit schon sehr niedrig aus. Doch selbst dieses Niveau wird wohl 2019 verfehlt werden. Auch auf europäischer Ebene sollte beim Ausbau von Wind- und Solarenergie gewaltig zugelegt werden. Das geht aus einem Sonderbericht des Europäischen Rechnungshofs hervor. Verzeichneten Windenergie und Photovoltaik ab 2005 noch große Zuwachsraten, habe sich die Entwicklung seit 2014 verlangsamt. Etwa die Hälfte der Mitgliedstaaten könnten ihre Ziele im Bereich erneuerbare Energien für 2020 verfehlen. Die Prüfer des Rechnungshofs bemängeln, dass die Förderung vielfach zunächst zu hoch war, das Senken der Förderung dann aber abschreckend gewirkt habe. In der CDU wird derzeit über die Einführung einer CO2-Steuer gestritten. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte noch Anfang Mai eine CO2-Steuer ausgeschlossen, unter anderem mit dem Argument, dass sie Berufspendler und Geringverdiener zu stark belasten könnte. Doch inzwischen musste die CDU eine Wahlschlappe bei der Europawahl einstecken, die großteils als Antwort auf die mangelhafte Klimapolitik zu lesen ist. Nun hat die Gruppierung Union der Mitte ein Konzept zum Klimaschutz vorgelegt. Dieses sieht eine allgemeine CO2-Abgabe von 60 Euro pro Tonne vor, die bis 2030 auf 120 Euro steigen soll, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. Laut Frankfurter Allgemeine Zeitung will die CDU nun bis September ergebnisoffen über ein Modell zur CO2-Bepreisung debattieren. Für eine CO2-Steuer spricht eine neue Studie des Potsdams Instituts für Klimafolgeforschung. Damit der Kohleausstieg wirklich etwas bringt für die Stabilisierung unseres Klimas, muss er kombiniert werden mit einem Mindestpreis auf CO2 oder der Löschung von Emissionszertifikaten, heißt es in einer Pressemitteilung des Potsdamer Instituts für Klimafolgeforschung. Eine Reduzierung und schließlich ein Ausstieg aus der Kohleverstromung könnten nämlich andernfalls zu einer Verlagerung führen. Würde zunächst ein Teil der Kohlekraftwerke abgeschaltet, würde die insgesamt produzierte Strommenge sinken und der Strom damit teurer werden. Das wiederum könnte Anreiz für die Betreiber der verbleibenden Kohlekraftwerke sein, mehr Strom zu erzeugen. Auf europäischer Ebene würde durch den deutschen Kohleausstieg die Nachfrage nach Emissionszertifikaten sinken und damit ihr Preis. Dies wäre wiederum ein Anreiz für ausländische Kohlekraftwerksbetreiber, mehr Strom zu produzieren. Würde jedoch ein CO2-Preis von 30 bis 60 Euro pro Tonne bis 2030 eingeführt und würden zudem Emissionszertifikate gelöscht, könnten derartige Verlagerungseffekte vermieden werden. Die Verbrennung fossiler Rohstoffe ist zwar die größte Quelle für Treibhausgasemissionen, nicht aber die einzige. Ein wachsendes Problem könnte zukünftig auch die Menge von Plastik darstellen, die sich zu 3/4 der seit 1950 produzierten Menge in Form von Müll auf der Erde angesammelt hat. Kunststoffe werden aus Öl und Gas hergestellt und setzen im Lauf ihres Zerfalls wieder Treibhausgase frei. Darauf weist ein Kapitel des kürzlich von der Heinrich-Böll-Stiftung veröffentlichten Plastikatlas hin. Emissionen aus der bisherigen und der prognostizierten Plastikherstellung bis 2050 sowie aus der Verbrennung von Kunststoffabfällen könnten 56 Gigatonnen Kohlendioxidäquivalente freisetzen. Dies entspräche 10-13% des verbleibenden Kohlenstoffbudgets bis 2050, das nicht überschritten werden sollte, wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad beschränkt werden soll. Die Emissionen aus Kunststoffabfällen könnten jedoch auch höher ausfallen, wenn immer mehr Plastik verbrannt würde, um die Umweltverschmutzung durch Plastik einzudämmen. Offizielle Kunststoffrecyclingquoten von 45% in Deutschland sind bestenfalls irreführend. Sie drücken nämlich nur aus, welcher Anteil bei den Recyclingunternehmen eingeht, nicht jedoch, wie diese den Plastikmüll wirklich verwerten. Die tatsächliche Recyclingquote für Plastik in Deutschland, sprich für Recycling, bei dem neue Kunststoffprodukte hergestellt werden, liegt gerade einmal bei 15,6%. Die Meere als Treibstofffabriken für einen CO2-neutralen Verkehr zu nutzen, schwebt einer Gruppe von Wissenschaftlern verschiedener Forschungsinstitute aus der Schweiz und aus Norwegen vor. Mithilfe riesiger schwimmender Photovoltaikinseln soll per Elektrolyse Wasserstoff gewonnen und dann mit Kohlendioxid aus dem Meerwasser zu Methanol umgewandelt werden. Das wäre im Prinzip keine neue Technik, sondern schwimmende Power-to-Gas- bzw. Power-to-Liquid-Anlagen. Dafür, die Produktion auf das Meer zu verlegen, würden zwei Dinge sprechen. Zum einen die hohe CO2-Konzentration im Meerwasser, zum anderen, dass dadurch keine Flächenkonkurrenz entstünde. Die Forscher haben unter anderem durchgerechnet, wie diese Technik dimensioniert sein müsste, um ein Äquivalent des jährlich im Verkehr ausgestoßenen Kohlendioxid zu binden. Das Ergebnis? 170.000 schwimmende Methanolfabriken, jeweils bestehend aus 70 Photovoltaikinseln mit 100 Quadratmetern Fläche. Jede dieser Methanolfabriken würde 90 Millionen US-Dollar kosten. Das klingt einigermaßen utopisch und könnte mit massivem Rohstoffverbrauch und bisher unbekannten Umweltauswirkungen verbunden sein. Bislang ist es wohl kaum mehr als ein Gedankenexperiment. Das war der linke Medienspiegel im Juni. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.